Kapitel 8. Besser Reisen, Einkaufsabteilung. Sie sprechen mit Jennifer Hansen. Guten Tag. Guten Tag, Frau Hansen. Hier spricht Jürgen Peters, Ohlmüller KG. Wie geht's Ihnen? Danke, gut. Wie immer, wenn man im Urlaub war. Und selbst? Danke, ich kann nicht klagen. Frau Hansen, es geht um die Rechnung für die 10 Busse, die Ihre Firma bei uns bestellt hat. Die habe ich hier liegen, aber noch gar nicht geöffnet, da ich erst seit heute wieder hier bin. Stimmt denn etwas nicht? Nun, uns ist da ein blöder Fehler unterlaufen und ich wollte es Ihnen persönlich sagen. Es handelt sich um den Kaufpreis. Wir hatten ja gesagt, für die 10 Busse 490.000 Euro. Ganz richtig, 490.000 Euro. So steht's auch hier auf der Rechnung. Ja, aber es war abgemacht 490.000 inklusive Klimaanlage. So steht es im Vertrag. Wir haben aber die Klimaanlagen extra berechnet. Einen Augenblick bitte. Kaufvertrag. Hier. Tatsächlich, Sie haben völlig recht. Hier steht es ja. 10 Busse, jeweils inklusive Klimaanlage für 490.000. Ja, also, ich war selbst ganz erstaunt, wie uns das passieren konnte. Ich habe mir gedacht, ich informiere Sie besser selbst, bevor Sie sich melden. Nun, das ist alles nicht so schlimm. Wir haben die Rechnung ja noch nicht bezahlt. Trotzdem ist mir die ganze Sache wirklich peinlich. Sie bekommen die Busse natürlich ohne Aufpreis mit Klimaanlage. Ich schicke Ihnen sofort eine neue Rechnung zu. Es gibt aber noch ein zweites Problem, über das ich mit Ihnen sprechen wollte, nämlich der Liefertermin. Auf der Rechnung steht Lieferung im Oktober, nicht September, wie im Vertrag. Vielleicht haben Sie davon gehört, bei uns gab es einen längeren Streik in der Metallindustrie. Da ist, nicht nur bei uns, die Produktion ziemlich in Rückstand geraten. Sie können also nicht im September liefern? So wie es zurzeit aussieht, wohl nicht. Ich sehe gerade, im Vertrag steht zwar September als Termin, aber ausdrücklich mit dem Zusatz voraussichtlich. Also wird es Oktober? Ja, sehr wahrscheinlich. Den Oktober müssen Sie uns aber garantieren. Wir kommen sonst in große Schwierigkeiten. Ja, das kann ich Ihnen fest zusagen. Es wird zwar sehr knapp für uns, aber wir schaffen das schon. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Gut. Ich hoffe, Sie sind uns wegen der Panne mit der Rechnung und der Lieferverzögerung nicht allzu böse. Nein, nein. Im Gegenteil, ich danke Ihnen, dass Sie uns von sich aus Bescheid gesagt haben. Wiederhören, Frau Hansen. Auf Wiederhören, Herr Peters.